Sehen Sie, da fällt Ihnen auch nichts ein. Weil es diese Barmherzigkeit in der Bibel nicht gibt. Ich sag nur Kreuzzüge. Und genau deswegen glauben die Christen immer noch, der Islam kennt nichts außer Dschihad. Ich glaube, so wird das nichts. Ich muss ihn überzeugen und damit beruhigen. Welchen Vers möchtest du zitieren? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Track 34. Rechtes Wort und Vergebung sind besser als Almosen, dem Kränkung folgt. Track 38. Wähle jetzt den gewünschten Track.